Zitat: Die US-amerikanische Regierung hat der deutschen Bundesregierung den wirtschaftlichen Selbstmord befohlen und Scholz und Co. führen diesen Befehl aus. Liebe Freunde, ich glaube, es geht nicht zu weit, wenn ich Folgendes feststelle. Es war und ist US-amerikanische Strategie, als raumfremde Macht auf unserem Kontinent Keile zu treiben zwischen Völker und zwischen Nationen, die eigentlich sehr gut miteinander arbeiten könnten. Der natürliche Partner für uns als Nation, der Tüftler und Denker, der natürliche Partner unserer Arbeits- und Lebensweise wäre Russland, ein Land mit schier unerschöpflichen Ressourcen. Aber wenn ich mich jetzt für das deutsche Volk entscheiden müsste, zwischen dem Regenbogenimperium, zwischen dem neuen Westen, zwischen dem globalistischen Westen und dem traditionellen Osten, ich wählte in dieser Lage den Osten. Zitat Ende. Bei Krah, Tillschneider und Höcke kommt immer wieder der Begriff der raumfremden Macht als Bezeichnung für die USA vor, der verbunden ist mit dem Hass auf die liberalen Werte unserer Demokratie. Sie reden, als hätte es die 80 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand in der Bundesrepublik nicht gegeben. Damit stehen die drei nicht allein. Die AfD wird dominiert von Anhängern des Kreml. Der Spiegel berichtete am 11. August 2023, dass ein kremlnaher Aktivist mit möglichen Verbindungen zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB im Bundestag für den AfD-Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt gearbeitet habe, der gleich nochmal wichtig wird. Bei einer Einreise aus Russland soll der Zoll bei ihm große Mengen von Bargeld gefunden haben und außerdem soll er einem Agenten des russischen Geheimdienstes FSB versprochen haben, dafür zu sorgen, dass die AfD-Bundestagsfraktion gegen die deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine klage. Im Februar gab laut Spiegel der AfD-Abgeordnete Eugen Schmidt bekannt, dass der Mitarbeiter nicht mehr für ihn tätig sei. Korrektiv zeigte am 23. Oktober 2023, dass auch frühere AfD-Abgeordnete fragwürdige Kontakte zu dem Kreml-Lobbyisten Amram Petrosjan hatten, der ebenfalls dem FSB nahestand und im Bundestag die Abgeordneten traf. Aber auch AfD-Politiker, die sonst keine Beziehung zu Russland hatten, dienten sich dem Kreml an, als sie in den Bundestag kamen. So auch der Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter aus Essen. Kaum wurde er 2017 in den Bundestag gewählt, suchte er die Nähe zur russischen Botschaft und bot sich Putin 2018 als willfähriger Wahlbeobachter an. In einem auf Facebook veröffentlichten Bericht nach der Wahl schreibt der AfD-Mann aus Essen, dass die Bevölkerung der Meinung ist, dass Putin gut für Russland ist und sich für die Bevölkerung einsetzt sowie nationale Interessen vertrete. Die Wahlen seien aus Keuters Sicht frei, gleich und geheim.